Schulze Kluckhuhn war in der ganzen Stechliner Gegend sehr angesehen. Und als er jetzt mit seiner Medaille so dasaß, dicht neben Courselégée, war er sich dessen auch wohl bewusst. Aber gegen Krippenstapel, den er als Schulpauker und Bienenvater eigentlich nicht für voll ansah, kam er bei dieser Gelegenheit doch nicht an. Krippenstapel hatte heute ganz seinen großen Tag. So sehr, dass selbst Kluckhuhn seinen Ton herabstimmen musste. Katzler, ein entschiedener Nichtredner, begann, als er sich mit seinem Notizenzettel, auf dem verschiedene Satzanfänge standen, erhoben hatte, mit der Versicherung, dass er den so zahlreich Anwesenden, unter denen vielleicht auch einige Andersdenkende seien, für ihr Erscheinen danke. Sie wüssten alle, zu welchem Zwecke sie hier seien. Der alte Kortschädel sei tot, er ist in Ehren hingegangen, und es handle sich heute darum, dem alten Herrn von Kortschädel im Reichstag einen Nachfolger zu geben. Die Grafschaft habe immer konservativ gewählt. Es sei Ehrensache, wieder konservativ zu wählen. Und ob die Welt voll Teufel wäre. Es liege der Grafschaft ob, dieser Welt des Abfalls zu zeigen, dass es noch Stätten gäbe. Und hier sei eine solche Stätte. Wir haben, glaube ich, so schloss er, niemand an diesem Tisch, der das Parlamentarische voll beherrscht. Weshalb ich bemüht gewesen bin, das, was uns hier zusammengeführt hat, schriftlich niederzulegen. Es ist ein schwacher Versuch. Jeder tut, so viel er kann, und der Brombeerstrauch hat eben nur seine Beeren. Aber auch Sie können den durstigen Wanderer erfrischen. Und so bitte ich denn unseren politischen Freund, dem wir außerdem für die Erforschung dieser Gegenden so viel verdanken, ich bitte Herrn Lehrer Krippenstapel, uns das von mir Aufgesetzte vorlesen zu wollen. Ein Pro Memoria, man kann es vielleicht so nennen. Katzler unter Verneigung setzte sich wieder, während sich Krippenstapel erhob. Er blätterte wie ein Rechtsanwalt in einer Anzahl von Papieren und sagte dann: »Ich folge der Aufforderung des Herrn Vorsitzenden und freue mich, berufen zu sein, ein Schriftstück zur Verlesung zu bringen, das unser aller Gefühlen, ich bin dessen sicher und glaube, von den Einschränkungen, die unser Herr Vorsitzender gemacht hat, absehen zu dürfen, zu kräftigstem Ausdruck verhilft.« Und nun setzte Krippenstapel seine Hornbrille auf und las. Es war ein ganz kurzes Schriftstück und enthielt eigentlich dasselbe, was Katzler schon gesagt hatte. Die Betonungen Krippenstapels sorgten aber dafür, dass der Beifall reichlicher war und dass die Schlusswendung »Und so vereinigen wir uns denn in dem Satze, was um den Stechlin herum wohnt, das ist für Stechlin« einen ungeheuren Beifall fand. Peterke hob seinen Helm und stieß mit dem Pallasch auf, während Unke sich umsah, ob doch vielleicht ein einzelner Übelwollender zu notieren sei. Nicht um ihn direkt anzuzeigen, aber doch zur Kenntnisnahme. Brose, der wohl eine Folge seines Berufs unter dem ungewohnten langen Stillstehen gelitten hatte, nahm im Vorflur, wie zur Niederkämpfung seiner Beinnervosität, eine Art Probegeschwindschritt rasch wieder auf, während Kluckhuhn sich von seinem Stuhl erhob, um Katzler erst militärisch und dann unter gewöhnlicher Verbeugung zu begrüßen, wobei seine Düppelmedaille dem Katzlerschen Eisernen Kreuz entgegenpendelte. Nur Courselégée und Lorenzen blieben ruhig. Um des Superintendenten Mund war ein leiser, ironischer Zug. Dann erklärte der Vorsitzende die Sitzung für geschlossen, alles brach auf, und nur Unke sagte zu Brose: »Wir bleiben noch, Brose. Morgen wird es Lauferei genug geben, denke ich auch. Aber lieber laufen, als hier so stille stehen.« Draußen unter dem Gezweig der alten Linden standen mehrere Kaleschwagen. Aber der des Superintendenten fehlte noch, weil Courselégée eine viel längere Sitzung erwartet und daraufhin seinen Wagen erst zu 10 Uhr bestellt hatte. Bis dahin war noch eine hübsche Zeit. Der Superintendent indessen schien nicht unzufrieden darüber, und seines Amtsbruders Arm nehmend, sagte er: »Lieber Lorenzen, ich muss mich, wie Sie sehen, bei Ihnen zu Gaste laden. Als Unverheirateter werden Sie, so hoffe ich, über die Störung leicht hinwegkommen. Die Ehe bedeutet in der Regel Segen, wenigstens an Kindern, aber die Nicht-Ehe hat auch ihre Segnungen. Unsere guten Frauen entschlagen sich dieser Einsicht, und dieser unbedingte Glaube an sich und ihre Wichtigkeit hat oft was Rührendes.« Lorenzen, der sich bei voller Würdigung der Gaben seines ihm Vorgesetzten und zugleich gern einen spöttischen Ton anschlagenden Amtsbruders im Allgemeinen nicht viel aus ihm machte, war diesmal mit allem einverstanden und nickte, während sie schräg über den Platz fort auf die Pfarre zuschritten. »Tja, diese Einbildungen«, fuhr Kosleger fort, zu dessen Lieblingsgesprächen dieses Thema gehörte. »Gewiss ist es richtig, dass wir samt und sonders von Einbildungen leben, aber für die Frauen ist es das tägliche Brot. Sie malträtieren ihren Mann und sprechen dabei von Liebe. Sie werden malträtiert und sprechen erst recht von Liebe. Sie sehen alles so, wie sie es sehen wollen. Und vor allem haben sie ein Talent, sich mit Tugenden auszurüsten. Erlassen Sie mir, diese Tugenden aufzuzählen, die sie durchaus nicht besitzen. Unter diesen meist nur in der Vorstellung existierenden Tugenden befindet sich auch die der Gastlichkeit, wenigstens hier Landes, und nun gar unsere Pfarrmütter. Eine jede hält sich für die heilige Elisabeth mit dem bekannten Broten im Korb. Haben Sie übrigens das Bild auf der Wartburg gesehen? Unter allen schwindschen Sachen steht es mir so ziemlich oben an. Und in Wahrheit, um auf unsere Pfarrmütter zurückzukommen, liegt es doch so, dass ich mich bei pastorlichen Junggesellen immer am besten aufgehoben gefühlt habe. Lorenzen lachte, wenn Sie nur heute nicht widerlegt werden, Herr Superintendent. Ganz undenkbar, lieber Lorenzen. Ich bin noch nicht lange in dieser Gegend, in meinem guten Quaden Hennersdorf da drüben, aber wenn auch nicht lange, so doch lange genug, um zu wissen, wie es hier herum aussieht. Und Ihr Renommee, Sie sollen sowas von einem Feinschmecker an sich haben, kann ich mir übrigens denken. Sie sind Ästhetikus, und das ist man nicht ungestraft, am wenigsten in Bezug auf die Zunge. Ja, das Ästhetische. Für manchen ist es ein Unglück, ich weiß davon. Das Haus hier vor uns ist wohl Ihr Schulhaus. Weiß gestrichen und kein Fätzchen Gardine, das ist immer eine preußische Schule. So wird bei uns die Volksseele für das, was schön ist, großgezogen. Aber es kommt auch was dabei raus. Mitunter wundert's mich nur, dass Sie die Bauten aus der Zeit Friedrich Wilhelms I. nicht besser konservieren. Eigentlich war das doch das Ideal. Graue Wand, 100 Löcher drin und unten großes Hauptloch. Und natürlich ein Schilderhaus daneben. Letzteres das Wichtigste. Schade, dass sowas verloren geht. Übrigens rettet hier der grüne Staketenzaun das Ganze. Wie heißt doch der Lehrer? Krippenstapel. Richtig, Krippenstapel. Katzler nannte ihn ja während der Sitzung mit einer Art Aplomb. Ich erinnere mich noch, wie mir der Name wohltat, als ich ihn das erste Mal hörte. So heißt nicht jeder. Wie kommen Sie mit dem Manne aus? Sehr gut, Herr Superintendent. Freut mich aufrichtig. Aber es muss ein Kunststück sein. Er hat ein Gesicht wie eine Eule. Dabei so was Steifleinenes und zugleich Selbstbewusstes. Der richtige Lehrer. Meiner in Quaden-Hennersdorf war ebenso. Aber er lässt nun schon ein bisschen nach. Unter diesen Worten waren sie bis an die Pfarre gekommen, in der man, ohne dass ein Bote vorausgeschickt worden wäre, doch schon wusste, dass der Herr Superintendent mit erscheinen würde. Nun war er da. Nur wenige Minuten waren seit dem Aufbruch vom Krug her vergangen, die trotz Kürze für Frau Kulike, eine Lehrerswitwe, die Lorenzen die Wirtschaft führte, ausgereicht hatten, alles in Schick und Ordnung zu bringen. Auf dem länglichen Hausflur, an dessen äußerstem Ende man gleich beim Eintreten die blinkblanke Küche sah, brannten ein paar helle Paraffinkerzen, während rechts daneben in der offenstehenden Studierstube eine große Lampe mit grünem Bilderschirm ein gedämpftes Licht gab. Lorenzen schob den Sofatisch, darauf Zeitungen hoch aufgeschichtet lagen, ein wenig zurück und bat Kosleger, Platz zu nehmen. Aber dieser, eben jetzt das große Bild bemerkend, das in beinahe reicher Umrahmung über dem Sofa hing, nahm den ihm angebotenen Platz nicht gleich ein, sondern sagte sich über den Tisch vorbeugend, »Ach, gratuliere, Lorenzen, Kreuzabnahme, Rubens. Das ist ja ein wunderschöner Stich, oder eigentlich Aquatinta. Dergleichen wird hier wohl in siebenmeiligem Umkreis nicht oft betroffen werden, nicht einmal in dem etwas heraufgepufften Rheinsberg. In Rheinsberg war man für Watosche Reifrockdamen auf einer Schaukel, aber nicht für Kreuzabnahmen und dergleichen.« Und stammt auch sicher nicht aus dem sogenannten Schloss Ihres liebenswürdigen alten Herrn drüben. Riesenkarte mit Glaskugel davor. Ach, wenn ich diese Glaskugel sehe. Und daneben das hier. Wissen Sie, Lorenzen, das Bild hier ruft mir eine schöne Stunde meines Lebens zurück. Einen Reisetag, wo ich mit Großfürstin Vera vom Haag aus in Antwerpen war. Da sah ich das Bild in der Kathedrale. Waren Sie da? Lorenzen verneinte, das wäre was für Sie. Dieser Rubens im Original in seiner Farbenallgewalt. Es heißt immer, dass er nur Flamländerinnen hätte malen können. Nun, das wäre wohl auch noch nicht das Schlimmste gewesen, aber er konnte mehr. Sehen Sie den Christus. Wohl jedem, der draußen war und zu dem die Welt mal in anderen Zungen redete. Hier blüht der Bilderbogen, Türke links, Russe rechts. Ach, Lorenzen, es ist traurig, hier versauern zu müssen. Als er so gesprochen, ließ er sich vor sich hin starrend in die Sofaecke nieder, ganz wie in andere Zeiten verloren, und sah erst wieder auf, als ein junges Ding ins Zimmer trat, groß und schlank und blond, und dem Pastor verlegen und errötend etwas zuflüsterte. »Meine gute Frau Kulicke«, sagte Lorenzen, »lässt eben fragen, ob wir unseren Imbiss im Nebenzimmer einnehmen wollen. Ich möchte beinahe glauben, es ist das Beste, wir bleiben hier. Das heißt zwar, ein Esszimmer müsse kalt sein, nun, das hätten wir nebenan. Ich persönlich finde jedoch das Temperierte besser. Aber ich bitte, bestimmen zu wollen, Herr Superintendent. Temperiert. Mir aus der Seele gesprochen. Also, wir bleiben, wo wir sind. Aber sagen Sie mir, Lorenzen, wer war das entzückende Geschöpf? Wie ein Bild von Knaus, halb Prinzess, halb Rotkäppchen. Wie alt ist die denn? 17. Eine Nichte meiner guten Frau Kulicke. 17. Ach, Lorenzen, wie Sie zu beneiden sind, immer solche Menschenblüte zu sehen. Und 17, sagen Sie. Ja, das ist das Eigentliche. 16 hat noch ein bisschen von der Eierschale, noch ein bisschen den Einsegnungscharakter. Und 18 ist schon wieder alltäglich. 18 kann jeder sein. Aber 17, ein wunderbarer Mittelzustand. Und wie heißt sie? Elfriede. Auch das noch. Lorenzen wiegte den Kopf und lächelte. Ja, Sie lächeln, Lorenzen, und wissen nicht, wie gut Sie es haben in dieser Ihrer Waldpfarre. Was ich hier sehe, heimelt mich an, das ganze Dorf, alles. Wenn ich mir da beispielsweise den Tisch wieder vergegenwärtige, dran wir drüben im Krug vor einer halben Stunde gesessen haben, an der linken Seite dieser Krippenstapler, sei wie er sei, und an der anderen Seite dieser Rolf Krake. Das sind doch lauter Größen. Denn das Groteske hat eben auch seine Größen und nicht die schlechtesten. Und dazu dieser Katzler mit seiner Ermintrud. All das haben sie dicht um sich her. Und dazu dieses Kind, diese Elfriede, die hoffentlich nicht Kulicke heißt. Sonst bricht freilich mein ganzes Begeisterungsgebäude wieder zusammen. Und nun nehmen Sie mich, Ihren Superintendenten, das große Kirchenlicht dieser Gegend. Alles nackte Prosa, widerhaarige Kollegen und Amtsbrüder, die mir nicht verzeihen können, dass ich im Haag war und mit einer Großfürstin über Land fahren konnte. Glauben Sie mir, Großfürstinnen, selbst wenn sie Mängel haben, und sie haben Mängel, sind mir immer noch lieber als das Landesgewächs von Quaden-Hennersdorf. Und mitunter ist mir zumut, als gäbe es keine Weltordnung mehr. Aber Herr Superintendent, ja, Lorenzen, Sie setzen ein überraschtes Gesicht auf und wundern sich, dass einer, für den die hohe Klerisei so viel getan und ihn zum Superintendenten in der gesegneten Mittelmark und in der noch gesegneteren Grafschaft Ruppin gemacht hat, Sie wundern sich, dass solch zehnmal Glücklicher solchen Hochverrat redet. Aber bin ich ein Glücklicher? Ich bin ein Unglücklicher, aber Herr Superintendent, und möchte, dass ich eine 150-Seelen-Gemeinde hätte, sagen wir auf dem Toten Mann oder in der Tuchler Heide. Sehen Sie, dann wäre es vorbei. Dann wüsste ich bestimmt, du bist in den Skat gelegt. Und das kann unter Umständen ein Trost sein. Die Leute, die Schiffbruch gelitten und nun in einer Isolierzelle sitzen und Tüten kleben oder Wolle zupfen, das sind nicht die Unglücklichsten. Unglücklich sind immer bloß die Halben. Und als einen solchen habe ich die Ehre, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin ein Halber. Vielleicht sogar in dem, worauf es ankommt. Na, lassen wir das. Ich will hier nur vom allgemeinen Menschlichen sprechen. Und dass ich auch in diesem Menschlichen ein Halber bin, das quält mich. Über das andere käme ich vielleicht weg. Lorenzens Augen wurden immer größer. Sehen Sie, da war ich also, verzeihen Sie, dass ich immer wieder darauf zurückkomme, da war ich also mit 27 im Haag und kam in die vornehme Welt, die da zu Hause ist. Und da war ich denn heute in Amsterdam und morgen in Scheveningen und den dritten Tag in Gent oder in Brügge. Brügge, Reliquienschein, Hans Memling, sowas müssten Sie sehen. Was sollen uns diese ewigen Markgrafen oder gar die faule Grete? Mancher, ich weiß wohl, ist fürs Härene gewandt oder zum Eremiten geboren. Ich nicht. Ich bin von der anderen Seite. Meine Seele hängt an Leben und Schönheit, und nun spricht da draußen all dergleichen zu einem, und man tränkt sich damit und hat einen Ehrgeiz, nicht einen kindischen, sondern einen echten, der höher hinauf will, weil man da wirken und schaffen kann, für sich gewiss, aber auch für andere. Danach dürstet einen. Und nun kommt der Becher, der diesen Durst stillen soll, und dieser Becher heißt Quaden-Hennersdorf. Das Dorf, das mich umgibt, ist ein großes Bauerndorf. Aufgesteifte Leute, geschwollen und hartherzig und natürlich so trocken und trivial, wie die Leute hier alle sind. Und noch stolz darauf. Ach, Lorenzen, immer wieder, wie beneide ich Sie. Während Kosleger noch so sprach, erschien Frau Kulike. Sie schob die Zeitungen zurück, um zwei Kuverts legen zu können, und nun brachte sie den Rotwein und ein Kabarett mit Brötchen. In dünn geschliffene große Gläser schenkte Lorenzen ein, und die beiden Amtsbrüder stießen an auf bessere Zeiten. Aber sie dachten sich sehr Verschiedenes dabei, weil sich der eine nur mit sich, der andere nur mit anderen beschäftigte. »Wir könnten, glaube ich«, sagte Lorenzen, »neben den besseren Zeiten noch dies und das leben lassen. Zunächst Ihr Wohl, Herr Superintendent. Und zum Zweiten auf das Wohl unseres guten alten Stechlin, der uns doch heute zusammengeführt. Ob wir ihn durchbringen? Katzler tat so sicher und Kluckhuhn und Krippenstapler nun schon ganz gewiss, aber ich habe trotzdem Zweifel. Die Konservativen, ich kann kaum sagen, unsere Parteigenossen oder doch nur in sehr bedingtem Sinne, die Konservativen sind in sich gespalten. Es gibt ihrer viele, denen unser alter Stechlin um ein Gutteil zu flau ist. Fortiter in re, suaviter in modo, hat neulich einer, der sich auf Bildung ausspielt, von dem Alten gesagt. Und von Suavita, wenn auch nur in modo, wollen alle diese Herren nichts wissen. Unter diesen Ultras ist natürlich auch Gundermann auf sieben Mühlen, der Ihnen vielleicht bekannt geworden ist. Versteht sich, war neulich bei mir, ein Mann von drei Redensarten, von denen die zwei besten aus der Wassermüllersphäre genommen sind. Nun, dieser Gundermann, wie immer die Dummen, ist zugleich Intrigant. Und während er vorgibt, für unseren guten alten Stechlin zu werben, tropft er den Leuten Gift ins Ohr und erzählt ihnen, dass der Alte senil sei und keinen Schneid habe. Der alte Stechlin hat aber mehr Schneid als sieben Gundermanns. Gundermann ist ein Bourgeois und ein Parvenu, also so ziemlich das Schlechteste, was einer sein kann. Ich bin schon zufrieden, wenn dieser Jämmerling unterliegt, aber um den Alten bin ich besorgt. Ich kann nur wiederholen, es liegt nicht so günstig für ihn, wie die Gegend hier sich einbildet. Denn auf das arme Volk ist kein Verlass. Ein Versprechen und ein Kornus und alles schnappt ab. »Ich werde das meine tun«, sagte Kosleger mit einer Mischung von Pathos und Wohlwollen. Aber Lorenzen hatte dabei den Eindruck, dass sein Quaden-Hennersdorfer Superintendent bereits ganz anderen Bildern nachhing. Und so war es auch. Was war für Kosleger diese traurige Gegenwart? Ihn beschäftigte nur die Zukunft. Und wenn er in die hineinsah, so sah er einen langen, langen Korridor mit Oberlicht und am Ausgang ein Klingelschild mit der Aufschrift »Dr. Kosleger, Generalsuperintendent«. So ziemlich um dieselbe Stunde, wo die beiden Amtsbrüder auf bessere Zeiten anstießen, hielt Katzlers Pirschwagen, die Sterne blinkten schon, vor seiner Oberförsterei. Das Blaffen der Hunde, das solange der Wagen noch weit ab war, unausgesetzt über die Waldwiese hingeklungen war, verkehrte sich mit einem Male in winseliges Geheul und wunderliche Freudentöne. Katzler sprang aus dem Wagen, hing den Hut an einen im Flur stehenden Ständer, von den ewigen Geweihen wollte er als feiner Mann nichts wissen, und trat gleich danach in das an der linken Flurseite gelegene matt erleuchtete Wohnzimmer seiner Frau. Das gedämpfte Licht ließ sie noch blasser erscheinen, als sie war. Sie hatte sich, als der Wagen hielt, von ihrem Sofaplatz erhoben und kam ihrem Manne, wie sie regelmäßig zu tun pflegte, wenn er aus dem Walde zurückkam, zu freundlicher Begrüßung entgegen. Ein als Weihnachtsgeschenk für eine jüngere Schwester bestimmtes Batisttuch, in das sie eben die letzte Zacke der Ippe-Büchsensteinschen Krone hineinstickte, hatte sie, bevor sie sich vom Sofa erhob, aus der Hand gelegt. Sie war nicht schön, dazu von einem lymphatisch-sentimentalen Ausdruck. Aber ihre stattliche Haltung und mehr noch die Art, wie sie sich kleidete, ließen sie doch als etwas durchaus Apartes und beinahe Fremdländisches erscheinen. Sie trug nach Art eines Morgenrockes ein glatt herabhängendes, leisgelb getöntes Wollkleid und als eigentümlichstes einen aus demselben gelblichen Wollstoff hergestellten Kopfputz, von dem es unsicher blieb, ob er einen Turban oder eine Krone darstellen sollte. Das Ganze hatte etwas Gewolltes, war aber neben dem Auffälligen doch auch wieder kleidsam. Es sprach sich ein Talent darin aus, etwas aus sich zu machen. »Wie glücklich bin ich, dass du wieder da bist«, sagte Ermyntrud. »Ich habe mich recht gebangt. Diesmal nicht um dich, sondern um mich. Ich muss dies egoistischerweise gestehen. Es waren recht schwere Stunden für mich, die ganze Zeit, dass du fort warst.« Er küsste ihr die Hand und führte sie wieder auf ihren Platz zurück. »Du darfst nicht stehen, Ermyntrud. Und nun bist du auch wieder bei der Stickerei. Das strengt dich an und hat, wie du weißt, auf alles Einfluss. Der gute Doktor sagte noch gestern, alles sei im Zusammenhang. Ich sehe auch, wie blass du bist. Oh, das macht der Schirm. Du willst es nicht wahrhaben und mir nichts sagen, was vielleicht wie ein Vorwurf klingen könnte. Ich mache mir aber den Vorwurf selbst. Ich musste hier bleiben und nicht hin zu dieser Stechliner Wahlversammlung. Du musstest hin, Wladimir. Ich rechne es dir hoch an, Ermyntrud, dass du so sprichst. Aber es wäre schließlich auch ohne mich gegangen. Kosleje war da, der konnte das Präsidium nehmen, so gut wie ich. Und wenn der nicht wollte, so konnte Torfinspektor Etzelius einspringen. Oder vielleicht auch Krippenstapel. Krippenstapel ist doch zuletzt der, der alles macht. Jedenfalls liegt es so, wenn es der eine nicht ist, ist es der andere. Ich kann das zugeben. Wie könnte sonst die Welt bestehen? Es gibt nichts, was uns so Demut predigte, wie die Wahrheit von der Entbehrlichkeit des Einzelnen. Aber darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, das ist Erfüllung unserer Pflicht. Katzler, als er dies Wort hörte, sah sich nach einem etwas um, das ihn in den Stand gesetzt hätte, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Aber wie stets in solchen Momenten, das, was retten konnte, war nicht zu finden. Und so sah er denn wohl, dass er einem Vortrage der Prinzessin über ihr Lieblingsthema »Von der Pflicht« verfallen sei. Dabei war er eigentlich recht hungrig. Ermyntrud wies auf ein Taburett, das sie mittlerweile neben ihren Sofaplatz geschoben, und sagte, dass ich immer wieder davon sprechen muss, Wladimir. Wir leben eben nicht in der Welt um unsert, sondern um anderer Willen. Ich will nicht sagen um der Menschheit Willen, was eitel klingt, wiewohl es eigentlich so sein sollte. Was uns obliegt, ist nicht die Lust des Lebens, auch nicht einmal die Liebe, die wirkliche, sondern lediglich die Pflicht. Gewiss, Ermyntrud, wir sind einig darüber. Es ist dies außerdem auch etwas speziell Preußisches. Wir sind dadurch vor anderen Nationen ausgezeichnet und selbst bei denen, die uns nicht begreifen oder übel wollen, dämmert die Vorstellung von unserer daraus entspringenden Überlegenheit. Aber es gibt doch Unterschiede. Gerade. Wenn ich statt zu der Stechliner Wählerversammlung lieber zu Dr. Sponholz oder zur alten Stinten in Kloster Wutz, die ja schon früher einmal dabei war, gefahren wäre, so wäre das doch vielleicht das Bessere gewesen. Es ist ein Glück, dass es noch mal so vorübergegangen. Aber darauf darf man nicht in jedem Falle rechnen. Nein, darauf darf man nicht in jedem Falle rechnen. Aber man darf darauf rechnen, dass, wenn man das Pflichtgemäße tut, man zugleich auch das Rechte tut. Es hängt zu viel an der Wahl unseres alten, trefflichen Stechlin. Er steht außerdem sittlich höher als Kortschädel, dem man trotz seiner 70 allerhand nachsagen durfte. Stechlin ist ganz intakt, etwas sehr Seltenes. Und einem sittlichen Prinzip zum Siege zu verhelfen, dafür leben wir doch recht eigentlich. Dafür lebe wenigstens ich. Gewiss, Ermyntrud, gewiss. In jedem Augenblicke seiner Obliegenheiten eingedenk sein, ohne erst bei Neigung oder Stimmung anzufragen, das habe ich mir in feierlicher Stunde gelobt, du weißt in welcher. Und du wirst mir das Zeugnis ausstellen, dass ich diesem Gelöbnis nachgekommen. Gewiss, Ermyntrud, gewiss. Es war unser Fundament. Und wenn es sich um eine sittliche Pflicht handelt, wie doch heute ganz offenbar, wie hätte ich da sagen wollen, bleibe? Ich wäre mir klein vorgekommen. Klein und untreu. Nicht untreu, Ermintrud, doch, doch. Es gibt viele Formen der Untreue. Das Persönliche hat sich der Familie zu bequemen und unterzuordnen und die Familie wieder der Gesellschaft. In diesem Sinne bin ich erzogen und in diesem Sinne tat ich den Schritt. Verlange nicht, dass ich in irgendetwas diesen Schritt zurücktue. Nie. Das kleine Dienstmädchen, eine Heideläufertochter, deren storres Haar von keiner Bürste gezähmt, immer weit abstammt, erschien in diesem Augenblick meldend, dass sie das Teezeug gebracht habe. Katzler nahm seiner Frau Arm, um sie bis in das zweite, nach dem Hof hinaus gelegene Zimmer zu führen. Als er aber wahrnahm, wie schwer ihr das gehen wurde, sagte er, »Ich freue mich, dich so sprechen zu hören, immer du selbst. Ich bin aber doch in Unruhe und will morgen früh zur Frau schicken.« Sie nickte zustimmend, während ein halb zärtlicher Blick den guten Katzler streifte, der, solange das ihm nur zu wohlbekannte Gespräch über Pflicht gedauert hatte, von Minute zu Minute verlegener geworden war.